China werde den Prozess weiter unterstützen. Es bestünde die seltene historische Chance auf eine politische Einigung im Nuklearstreit, sagte China-Staatspräsident Xi Jinping laut staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua. Danach versprach Nordkoreas Machthaber Kim, er werde sich bei einem möglichen Gipfeltreffen mit den USA darum bemühen, Ergebnisse zu erzielen, die von der internationalen Gemeinschaft begrüßt werden. Am Dienstagmorgen traf Kim zu einem zweitägigen Besuch in Peking ein. Es war das vierte Treffen der beiden Staatschefs innerhalb von 10 Monaten. Die Situation auf der koreanischen Halbinsel habe sich zuletzt entspannt. China spiele dabei eine wichtige Rolle, sagte Kim laut chinesischen Staatsmedien. Die Reise des nordkoreanischen Machthabers diente vor allem dazu, sich vor dem geplanten Gipfeltreffen mit US-Präsident Trump mit der chinesischen Führung abzustimmen. Ort und Zeitpunkt des Gipfels stehen noch nicht fest. Aber das Signal aus Peking im Vorfeld ist eindeutig. China versucht, seinen Einfluss geltend zu machen, wenn es um die Zukunft Nordkoreas geht. Kim möchte so schnell wie möglich, dass die UN-Sanktionen gegen sein Land gelockert werden. Und er hofft sich dabei Unterstützung aus China. Grundsätzlich ist die Lockerung der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Nordkorea im chinesischen Interesse. 90% des nordkoreanischen Handels wird über China abgewickelt.